Lektion 1 Übung 9 C und D Vielen Dank für Ihre freundliche Begrüßung, Herr Häberle. Wir haben bestimmt interessante Gespräche bei Ihnen. Mein Name ist Kurt Unterberg, Professor für Fahrzeugtechnik an der Fachhochschule Berlin. Ich möchte Ihnen Frau Dr. Indira Shankar aus Mumbai, Indien vorstellen. Frau Shankar ist Fertigungsingenieurin bei Shiva Automotive Industries und möchte die Fertigung bei Synchrontec besichtigen. Freut mich, Frau Dr. Shankar. Angenehm. Und das ist Herr Jonathan Okanga aus Lagos, Nigeria. Er ist als Berater für Verkehrsplanung und Logistik tätig. Er hätte gern Informationen über Ihre neuen Motorsteuerungen zur Verbesserung der Emissionswerte. Freut mich, Herr Okanga. Angenehm. Und Herr Joachim Zimmermann von der Beermann AG Luzern. Freut mich, Herr Zimmermann. Herr Zimmermann ist bei Beermann für die Qualitätskontrolle zuständig und betreut Herrn Okanga und Frau Shankar auf ihrem Europabesuch. Und ich möchte natürlich gern auch Ihr Qualitätsmanagement kennenlernen. Ihr Interesse an Synchrontec und an unseren Produkten freut mich. Hier ist Ihr Besuchsprogramm. Außerdem habe ich einige Unterlagen über unser Unternehmen für Sie. Die gebe ich Ihnen später. Jetzt gehen wir kurz in die Fertigung und in die Entwicklung. Da stelle ich Ihnen Ihre Gesprächspartner vor. Da müssen Sie einen Arbeitsmantel tragen. Außerdem brauchen wir noch Ihre Besucherausweise.